Feste Glaube. Feste Glaube. Durch den festen Glauben im Herzen die Möglichkeiten Gottes erschließen. Wenn ich über einen festen Glauben rede, rede ich nicht in eine Stagnation, einbetonierte Persönlichkeit. Seid flexibel, sagt die Bibel. Wo steht es geschrieben? Keine Ahnung. Also, durch den festen Glauben. Und ich werde heute aus Matthäus Kapitel 15, Vers 21 bis 28 mit euch durchgehen. Also die Übersetzer, wenn ich zu schnell sein sollte, ganz laut winken mir, dass ich langsamer werde. Danke für euren tollen Job. Ihr macht gute Arbeit. Danke euch. Jesus begibt sich in eine Gegend Phönizis mit den Hafenstädten Tyrus und Sidon. Er ist hier Ausländer. Jesus nimmt seine Jünger und wird mit ihnen ins Ausland bewegen, damit sie eine Lektion lernen. Ausländer lernen am besten Lektionen. Wisst ihr auch warum? Ich bin überall Ausländer auf dieser Erde, überall. Und hier bin ich Aussiedler. Überall Ausländer. Und als Ausländer lerne ich am besten Lektionen, wie man nicht machen sollte. Die Ablehnung. Und Jünger müssten lernen. Und gleichzeitig die Frau, die Heidin aus Sidon, sie hat auch was gelernt. Das sprach sie schnell herum, dass Jesus nach Sidon gekommen ist. Und diese Frau, die Mutter, ihre Tochter war schwer krank. Und sie hat alles getan, damit das Kind gesund wird, aber das hat nichts gebracht. Ich werde später darauf eingehen, wenn wir im Leben alles versuchen, an unsere Grenzen kommen und resignieren. Das möchte ich nicht, dass wir das tun. Deswegen ein paar Beispiele aus dem Leben. Diese Mutter ist für mich absolut das Beispiel. Sie erkennt im Herzen eine Not. Schaut mal, das ist eine Zone, wo Menschen zu Hause sind und sich eine Umwelt geschaffen haben und sich wohlfühlen. Und da sind die Möglichkeiten Gottes. Eigentlich könnte man sagen, ist doch kein Problem, das rüberzulaufen. Eigentlich. Ich erkläre, warum eigentlich. Damit Jünger Jesu lernen und dieser Frau lernt, auch in der Gnade zu wachsen, geht Jesu mit ihm wichtigen Glaubensschritt. Ein fester Glaube ist wichtig. Matthäus 15, Vers 21 und 23. Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befreie sie vor ihren Sorgen, denn sie schreit hinter uns her. Meine Frau ist krank, hat Grippe, konnte nicht mitkommen, aber ich hätte euch gerne meine Frau gezeigt. Sehr schöne Frau habe ich. Und sie hat mir 6 Kinder geschenkt. Und wir haben einen Ziehsohn noch bekommen. Mittlerweile haben wir 17 Enkelkinder, das 18. ist unterwegs. Und wenn ein Kind leidet, als Eltern wissen wir, wenn Papa und Mama, wenn dein Kind krank ist, du hast alles dafür getan und hilft nichts, dann machst du dich auf den Weg. Da kannst du nicht mehr schlafen. Und so diese Mutter, sie kann nicht mehr schlafen, sie macht sich auf den Weg. Und das Problem ist ganz oft in unserem Leben, wenn wir uns auf den Weg machen, genau, dann passiert Folgendes, Freunde. Wir gehen in die Gegenwart Gottes und plötzlich bekommt Schmerz. Weil zwischen Möglichkeiten Gottes und unserem Umfeld liegt ein Schmerz. Hindernisse. Und so geht es mir. Ich mache mich auf den Weg, es tut weh und ich hau wieder ab. Wieder zurück. Kennt ihr das? Ich bin nicht bereit, den Schmerz unnötig zu vertragen. Ich würde am liebsten sagen, Herr, bitte, lass den Kelch vorüberziehen. Und so, aber diese Frau ist Vorbild. Sie hat das nicht gemacht. Der Schmerz war riesig. Die Not war riesig. Und wir schauen, welche Schmerzen diese Frau ertragen musste. Glaubensprüfung. Fester Glaube ist wichtig. Also fester Glauben heißt es verankerter Glauben in unseren Schöpfer. Wir setzen unsere Hoffnung auf unser Gott. Glaube ist nicht, jetzt habe ich das 20 Jahre gemacht. 30 Jahre gemacht und da wird sich nichts ändern. Das ist kein fester Glaube, sondern Betonkopf. Der Glaube ist beweglich, weil das Leben beweglich ist. Aber das Glaube ist immer im Herrn Jesus Christus verankert. Seid ihr bei mir? Und so diese Frau, sie macht, und jetzt kommt, weil man, wenn man sich auf den Weg macht, und in das Gemeinde, ihr macht euch auf den Weg, und da kommen Glaubensprüfungen des Lebens. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, die gefiel mir nicht. Für andere ist sie gut, für mich ist sie schlecht. Wieso? Der Autor schreibt Folgendes: Wenn Gott einem Menschen ein Geschenk überreichen möchte, verpackt er das Geschenk in Probleme. Und je größer das Geschenk, desto größer die Probleme. Na toll. Ja, wieso nicht einfach so? Damit wir lernen, wir haben gesungen, damit wir lernen, einfach loszulassen. Das Vergangene, dass wir es eingeübt haben, die Komfortzone, was so angenehm ist, einfach loslassen, in neue Gebiet zu gehen. Wachstum tut weh. Glaubt ihr mir? Ich lerne jetzt Englisch seit einem Jahr. Mit meinen 60, ich bin 60. Und das tut weh. Immer wieder das Gleiche tut weh und nervt. Und jedes Mal sitze ich das, musst du das antun? Sage ich mir, Johannes, musst du das antun? Aber dann spricht Geist Gottes zu mir vor Jahren, erzähle ich später. Wenn ich vergesse, erinnert mich später. Im zweiten Gottesdienst erzähle ich. Jetzt habe ich keine Zeit dazu. Jedes Mal höre ich die Stimme, ja, tu das, diskutiere nicht. Es tut weh, ja. Diese Frau, erste Glaubensprüfung, der erste Schlag. Die Frau ruft nach Hilfe und Jesus schweigt. Kennt ihr sowas? Du betest und betest und der Himmel schweigt. Und da steht Jesus neben der Frau. Sie schreit, Herr, erbarme dich, meine Tochter. Und er schweigt, ignoriert. Denkt an eure Geschichten, schaut auf diese Frau. Ich zeige euch eine super Möglichkeit, auch von Frauen kann man eine Menge lernen. Männer? Okay, nicht verstanden. Ich liebe das. Sie zieht sich nicht zurück, beleidigt, missverstanden, sagt, oh, keiner mag mich, sogar Jesus mag mich nicht, ich komme nie wieder zu ihm. Hätte mir auch gesagt, oh, Jesus, du hörst mir überhaupt nicht zu. Sie lässt sich damit nicht abspeisen. Solche Glaubensprüfungen kommen. Sie macht sich auf den Weg weiter. Die Frau macht sich auf den Weg. Die Möglichkeiten Gottes, da ist Jesus. Du brauchst einen Leiter, einen Menschen, der hilft, dahin zu kommen. Über den Schmerz hindurch geht sie rüber in die Möglichkeiten Gottes und fängt an, sie zu erschließen und trotz der Ablehnung. Das wird euch widerfahren, privat im Leben, als Gemeinde wird euch widerfahren. Ich ermutige euch, von dieser Frau zu lernen und nicht aufzugeben. Zweite Glaubensprüfung, der zweite Schlag. Die Jünger wollen sie loswerden. Die Jünger sagen, Jesus, hörst du doch, schick doch sie weg. Sie nervt uns. Und da kommen Menschen in die Gemeinde, und sie werden euch nicht gefallen. Sagt, Herr, schick sie weg. Schick sie doch weg von hier. Soll doch in eine andere Gemeinde kommen. Und Jesus trainiert gerade Jünger. Und die Frau auch zugleich. Wollt ihr weiterhören? Und dieses für mich ist so absolutes Beispiel. Er sagt nicht, ich möchte nicht so in diesem Moment, Jünger mussten das lernen. Als unsere Söhne ranwuchsen, Irene hat ein Buch geschrieben über unsere Biografie. Das Buch liegt da, könnt ihr auch kaufen. Sehr lohnenswert zu kaufen. Da wird viel aus unseren Fehlern lernen. Und unsere Söhne haben Blödsinn gemacht und gesündigt. Jetzt sind sie alle mit dem Herrn unterwegs. Aber waren Zeiten, sehr schwere Zeiten. Und ich habe zu Gott geschrien. Aber ich habe mich genauso verhalten wie die Jünger. Ich sage, Jesus, schick sie irgendwo hinweg, damit meine Last weniger wird. Toll. Aber Jesus möchte, dass ich genauso wie diese Frau ein Herz habe und sage, Gott, bitte erbarme dich. Ein fester Glaube überwindet Grenzen. Er überwindet Schmerzgrenzen. Ein fester Glaube überwindet jede Grenze. Vers 24, ihr antwortet, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Dritte Glaubensprüfung, dritter Schlag. Jesus zieht klare Grenzen und sagt, nicht für dich. Ich bin gekommen nur für Juden, nicht für dich. An dieser Stelle würde ich sagen, auf Wiedersehen. Aber sie macht es nicht. Schaut mal. Ein fester Glaube ist ein wirksamer Glaube. Schaut mal, und jetzt beginnt Folgendes hier an dieser Szene. Es beginnt immer mehr die Möglichkeiten Gottes hineinzukommen, über den Schmerz hinaus. Sie beginnt immer mehr, diese Gottesmöglichkeiten zu ihren Möglichkeiten zu machen. Jesus sagt, meine Berufung, mein Auftrag ist so nur das Volk Israel, nicht ihr. Die Frau schrie ihm nach. Vers 25, doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Am Anfang hat sie hinterher geschrien. Und Jesus lässt sich nicht beeindrucken von Menschen, die rumschreien. Einige sagen, ich werde ihm schon was sagen, meine Meinung. Wen interessiert deine Meinung? Jesus lässt sich nicht anschreien. Und jetzt kommt sie und jetzt ändert sich Folgendes. Jetzt ändert sich die Geschichte. Sie kommt und betet und fleht ihn an. Sag, Herr, bitte hilf mir. Ich habe keine Kraft mehr. Ich lasse alles los. Ich kapituliere. In diesem Moment wendet sich das Blatt. Jesus kannst du nicht nachbrüllen, ihm diktieren. Aber zu Jünger musst du, dennoch jetzt mussten, die schwierigste Lektion kommt für die Jünger jetzt, die schlimmste, auch für die Frau. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich meine Geschichte erzählen. Ich habe gestern die Jugendlichen erzählt, euch erzähle ich das auch. Vor 2,5 Jahren wurde ich schwer krank. Männer wissen das Prostata-Problem. Und Ärzte haben alles dafür getan, Blut befunden haben, schlecht, kein Antibiotika. Alle 3-4 Monate immer wieder Fieber, lag ich im Bett. Nichts hat geholfen. Antibiotika hat nicht geholfen. Tausende von Menschen haben gebetet. Und ihr kennt diese Situation genauso wie dieser Frau. Sagt, Herr, es hilft nichts mehr. Mittlerweile bin ich 60 geworden, im März. Herr, ich war 59 noch, als ich das gebetet habe. Herr, bitte. Ich habe viel Erfolg gesehen, viel Leid gesehen, viel Freude gesehen, Kinder gesehen, Enkelkinder gesehen. Sie brauchen mich nicht mehr alle, nur mein Mädchen, meine Frau eventuell noch, aber der Rest der Welt braucht mich doch nicht mehr. Hol mich heim. Gesagt, getan. Losgelassen. Ich lasse alles los, Herr. Auch mein Erfolg, meine Forschung, ich lasse einfach los. Ich knie mich nieder vor dir, wie dieser Frau, und flehe ich dich an. Herr, bitte erbarme dich. Im Februar dieses Jahres lag ich in meinem Bett in Ratzhausen um 3:30. Betreten den Raum 3 Engel, Riesengestalten, weiße Gestalten. Ich liege so im Bett, warum 3:30? Ich habe die Uhr gesehen, sage ich auch wann. Eine zu Füßen, eine zur Linke, eine zur Rechte. Und der Engel zu Füßen sagt zu mir, Johannes, du wirst heimgeholt zum Herrn im Himmel, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen. Und plötzlich verlasse ich meinen Körper und sehe ich mich von oben. Und der Engel zu Füßen sagt wieder, du wirst heimgeholt. Aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig. Deswegen lebe und diene dem Herrn. Und plötzlich begann mein Körper blau zu leuchten. Hellblaues Licht so. Und als das Licht erlosch, kam ich wieder zurück in meinen Körper. Aber als ich das oben saß, sah ich die Uhr und Teufel saß in der Ecke, so zusammengekauert, er konnte sich nicht bewegen. Leute, Nur drei Engel kamen und er konnte sich nicht bewegen. Wenn Jesus Christus kommt, hat er überhaupt keine Chance. Und je länger die Zeit verstreicht, jetzt ist im Februar, dachte ich mir, war das wirklich oder spinnst du? Kennt ihr sowas? Vergeht die Zeit, denkst du, war das wirklich oder hast du nicht alles da oben richtig bei dir? Da bin ich im Mai zum Arzt gegangen. Sie haben 13 Proben, Biopsie gemacht, 13 Proben entnommen. Und der Arzt ruft mich an und sagt, Herr Justus, kommen Sie zum Gespräch. Und könnt ihr euch vorstellen, kommt es zum Gespräch, Krebsverheißung und alles Mögliche, 2,5 Jahre das Ertragen über sich. Und er sagt sie mir zu mir, Sie sind top gesund, vollkommen gesund. Grenzen. Wenn ich nun daran denke, sage ich mir ganz oft, Gott, wer bin ich schon, dass du meinetwegen Engel schickst? Aber jetzt habe ich endlich verstanden, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Es ist nicht nur hier, sondern hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du bist für Gott so wichtig, dass er sogar Jesus für dich geschickt hat. Für dich. Die Frau war für ihn so wichtig, dass er sogar Judäa verlassen hat, um dieser Frau zu begegnen. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Lasst dir das im Gehirn und im Herzen vertiefen. Du bist für Gott so wichtig, dass er alles dafür getan hat, damit du nicht verloren gehst und in der Ewigkeit erlangst. Was an Jesus gesandt. Und jetzt kommen die Jünger. Jesus verlässt die Judäa, kommt mit ihnen dahin. Die Frau fleht ihn an, endlich mal bettelt. Bitte diktiert Jesus nichts vor. Diktiert Gott nichts vor. Bittet ihn einfach. Diktiert, schreibt ihm nicht keine Vorschriften. Das bringt gar nichts. Er ist der Chef, nicht du. Er hat seine Rolle mit dir nicht gewechselt und wird auch später nicht wechseln. Auch deinetwegen wird dein Auge nicht zudrücken und meinetwegen auch nicht. Jetzt kommt für mich die brutalste Glaubensprüfung, der vierte Schlag. Sie erlebt brutale Erniedrigung. Vers 26. Er erwiderte, es ist nicht recht, das Brot der Kinder wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Boah. Jesus, der uns lieben lehrt, der uns erzählt, wie dass wir mit Menschen wertschätzend umgehen sollen, sagt zu ihr, Hund, was ist das denn? Ganz einfach, weil die Jünger so über die Heiden gedacht haben. Er nahm ihre Sprache und benutzte sie und spiegelte sie, wie sie über Menschen denken. In ihren Augen Heiden waren die Hunde. Gott wird euch Menschen schicken. Denkt nicht schlecht über sie. Das sind keine Hunde, keine zweite Sorte, keine Randgruppen, sondern geliebte Kinder Gottes. Wenn du Menschen verliebt in Gott kennenlernst, wirst du nicht anders leben können. Seid ihr bei mir? Die Jünger müssten es lernen. Die Frau ist faszinierend. Für mich wäre das Gespräch schon längst beendet. Wenn du zu mir sagst, stell dir vor, du sagst zu mir, du Hund, was würdest du glauben, was mache ich dann? Bitte? Was würdest du machen? Weggehen, ich auch. Aber für die Frau war die Tochter wichtiger als Arroganz und Stolz und alles. Was mich an dieser Frau fasziniert. Entschuldigung. Der Glaube überwindet diese Grenzen. Vers 27. Da entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, von dem Tisch, ihre Herren von ihren Herren fallen. Das heißt, die Frau nimmt diese Aussagen, was in Judäa normal war, benutzt diese Aussage, dreht sie um und sagt, ja, das stimmt, Jesus. Aber sogar die Hunde essen doch die Krummen vom Tischen. Und jetzt beginnt Folgendes. Jetzt führt sie Jesus. Sie, am Anfang hat sie gesagt, sie macht ihn, sie diktiert ihm vor. Zum Schluss führt sie ihn. Sagt, du hast recht, Jesus. Und jetzt folgt Jesus ihr. Die Beziehung wurde aufgebaut. Freunde, diese Frau ist für mich ein Beispiel, die Möglichkeiten Gottes. Schaut mal dieses Bild euch an. Ihr Einfluss war so klein. Aber weil sie nicht losgelassen hat und die Möglichkeiten Gottes, die längst im Himmel vorbereitet waren, für sie waren so groß. Die Schmerzen waren auch groß. Sie hat alles überwunden und jetzt, sie hat die Komfortzone nicht verlassen. Wir müssen sie wieder erobern. Das alles gehört jetzt ihr. Aus einem Kleinigkeit wurde ein Riesending. Und so wird dein und mein Leben einen Einfluss an Möglichkeiten Gottes gewinnen. Sie nimmt, und die Jünger mussten lernen. Darauf antwortete Jesus: Ein fester Glaube ist ein wirksamer Glaube. Ich rede von einem wirksamen Glauben. Darauf antwortet Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und so von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Schaut mal, was Jesus macht. Was dieser wirksame Glaube. Durch einen festen Glauben, wir erschließen, dieser Glaube ist ein wirksamer Glaube. Jetzt beginnt die Frau, Jesus zu führen. Und er sagt, alles, was du willst, mache ich. Und ich wünsche euch als Gemeinde, diesen festen, verankerten im Himmel Glauben für euch selbst, für eure Familien, für eure Gemeinde, gibt nicht auf. Lernt von dieser Frau. Wenn die Glaubensprüfungen, und sagt nicht alles von Satan, nein, nicht alles. Jesus lässt einige Dinge in unserem Leben zu. Und er sagt, Frau, dein Glaube ist einfach groß, sagt Jesus. Kinder und Jugendliche, Erwachsene, alte Herren, spielt doch keine Rolle, wie lange wir leben. Hauptsache, dass wir das für den Herrn tun, wofür wir da sind. Wir sind dafür geschaffen, ein verlängerter Arm Gottes zu sein. Jesus will dich nehmen und Menschen begegnen als verlängerter Arm. Jesus sagt, geh mit Jünger auf den Weg. Junge Frau, kann ich dich zu mir bitten? Nee, da hinter dir. Du, kommst du zu mir? Ich bin ein netter. Glaub mir das, ich bin ein netter Kerl. Wenn ich auch älter bin, bin ich immer nett. Wie heißt du denn? Elvira, bist du in der Gemeinde hier? Ja. Seit wann? Was machst du in dieser Gemeinde? Hast du dich entschieden für Christus? Ja. Hast du dich taufen lassen? Ja. Geht's dir gut, Elvira? Ich will dir was sagen, Elvira, von dieser Mannschaft, weil ich dich lieb habe. Deine Bestimmung ist, in eine aktive Beziehung mit dem Herrn zu leben. Deine Bestimmung ist, nicht am Rande zu stehen, sondern mitzugestalten. Verstanden? Da tu das einfach, Mädchen. Was Gott in dich hineingelegt hat, ist unbezahlbar. Nur Christus hat es bezahlt. Du musst gar nichts zahlen. Er schenkt dich mit seiner Gnade. Schaut sie an und nehmt das für euch alle jetzt, als das angeblich ich euch anspreche. Jesus hat alles dafür gegeben, in diesen Körper, in diesen Geist schon geschenkt. Lass dich nicht ablenken von niemand und nichts. Okay, jetzt umarme dich als Papa. Vater Gott, ich segne sie, damit sie eine super Beziehung lebt. Eine super Beziehung zu sich selbst, zu ihrem Geist, zu ihrem Körper und super in der Gemeinde gestalten wird. Und die Kraft des Herrn wird auf dich kommen und dich begleiten dein Leben lang. Und du wirst in der Kraft Gottes leben. Und dein Mund wird nicht mehr traurig sein, sondern voll Lachen sein. Und deine Gebete sind beim Herrn angekommen. Wo ist dein Mann? Du hast nicht. Das ist klar. Hast du keinen Mann, sehe ich doch. Deswegen sage ich, du sollst, der Herr, bitte segne auch in diesem Bereich sie. Komplett. Gib ihr Gelingen auch in diesem Bereich. Nicht Verstoßene wirst du heißen, sondern Angenommene. Sei gesegnet. Ist gut? Bin ich nett? Siehst du, habt ihr gesagt. für Jesus sind wir so wichtig, dass er Himmel verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Und ich habe keine Ahnung, was sie gebetet hat dieser Tage, aber der Geist Gottes zeigte mir, die Frau, hol sie raus. Und ich tue das aus Gehorsam. Ich möchte nicht diskutieren. Und ich sage nicht, oh, wer weiß, was da ist. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Jesus will ihr begegnen. Das ist meine Aufgabe, mehr auch nichts. Und genauso mit uns, er als Gemeinde soll diesen in die Hand nehmen und sagen, Gott, dein Glauben ist groß. Ich fasse mal zusammen. Festigkeit im Glauben, des Glaubens im Herzen. So wünsche ich euch diese Festigkeit. In diesem festen Glauben überwinden wir Grenzen. Und das die Möglichkeiten Gottes. Wir lesen Epheser 2, Vers 10. Wir sollen die Werke, die Gott schon im Himmel für uns vorbereitet hat, tun. Die Werke sind schon längst im Himmel für euch jeden vorbereitet. Für euch jeden, ausnahmslos. Gott hat sich Gedanken gemacht und für jeden hat er die Werke vorbereitet. Unsere Aufgabe ist, jetzt uns auf den Weg zu machen und zu sagen, Gott, ich will es. Und dann kommen Glaubensprüfungen. Könnt schon spielen, fangt schon an. Fester Glaube ist wichtig, habe ich euch erzählt. Dieser Glaube ist wichtig, erstens war das, dass er verankert ist in den Möglichkeiten Gottes und nicht in meinen Umständen. Freunde, wie gestalten wir diese Frau? Nicht die Umstände haben ihr Leben bestimmt, sie hat ihre Umstände gestaltet. Nicht die Umstände sollen unser Leben bestimmen, wir gestalten unsere Umstände, wie diese Frau gemacht hat. Es ist einfach zu resignieren, ach, es klappt nicht. Sie hat das aber nicht gemacht, es klappt nicht. Hat sie nie gesagt, nein, ich will Gott, ich will es. Und so haben Jünger was gelernt im Ausland, dass man Menschen nicht als Hunde bezeichnen soll, sondern als geliebte Geschöpfe Gottes. Dass das Herz offen wird. Und für die Frau war das wichtig, Gott kannst du nicht anbrüllen, diktieren, sondern bitten. Und dann sogar beginnt er, deinem Wunsch zu folgen. Unglaublich. Unglaublich. Aber dieser feste Glaube, er schafft das. Der feste Glaube überwindet jede Grenze. Ein fester Glaube ist ein wirksamer Glaube. Er wirkt so lange. Ich erzähle die Geschichte jedes Mal, bevor ich jetzt bete. Jedes Mal. Wisst ihr, ich bin jetzt 60. Als ich so 31 war, ist irgendjemand 30, 31 hier? So, als ich so 30 war, hat mein Papa für mich gebetet, in Kasachstan noch. Er rief mich und sagt, mein Sohn, komm zu mir. Als Baptistenpastor durfte man nicht in Geistesgaben dienen. Ist doch egal, hat er trotzdem getan. Und er segnete mich und sagt, mein Sohn, ich sende dich in fernes Land. Du wirst vor Königen stehen, vor Politikern stehen. Du wirst wie Josef sein. Du wirst deine Brüder holen und in die Möglichkeiten Gottes hineinführen. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ach Papa, du liebst mich sehr. Deswegen bist du betriebsblind. Es wird doch nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Ich fahre nach Deutschland, für mich, Land meiner Vorfahren. Ich habe keine Ahnung von Deutsch. Ich habe doch keine Ahnung. Und ich soll dahin kommen? Wie soll das funktionieren? Hat irgendjemand von euch schon mal gedacht? Schließt mal eure Augen. Hast du mal schon gedacht? Gott rief, sagt was, aber es funktioniert, wird sowieso nicht funktionieren. Zeig mir, hat irgendjemand schon so gedacht? Nur eine Person. Wow, ihr seid Glaubenshelden. Wirklich, habt ihr noch nie gezweifelt? Hat noch nie gezweifelt? Wow, seid ihr kluge Mensch. Ich wiederhole noch einmal, das macht jetzt nicht für mich. Hast du schon mal die Berufung, Bestimmung Gottes in Frage gestellt? Zeig kurz die Hand. Ist irgendjemand hier? So, jetzt schon besser, sieht das aus. Wieso macht ihr, warum bitte ich euch das? Nicht für mich, danke. Es ist, müsst ihr für Gott sagen. Und wisst ihr was? Papa segnete mich. Mein Papa ist schon 28 Jahre im Himmel, aber sein Gebet wirkt immer noch. Deine Gebete werden dich überdauern. Sie werden euch überleben. Ich war dieses Jahr im Bundestag, wurde eingeladen. Und ich habe mit Gott gehadert. Gott, wieso bin ich überhaupt in Kasachstan geboren? Konnte ich nicht ganz normal wie jeder Deutscher in Deutschland geboren sein? Wieso da? Und wisst ihr was? Jetzt werde ich behandelt als Musterbeispiel der Integration. So ist Gott. Er nimmt das, was du denkst, dass es nicht wertvoll ist. Er verwandelt in das Kostbarste hinein. Wir haben einen guten Gott. Und diese Beziehung zum Herrn, wir haben keinen Leistungsglauben, wir haben einen Beziehungsglauben. Und diesen Gott und diese Möglichkeiten sollen wir uns in Anspruch nehmen. Ja, es geht mal.